dein Gesicht passt. Das ist Schlachtschlägerei. Die Bielefelder mit dabei. Der Bass-Clan randaliert. Deine Bassbox explodiert. Rap, Sex und Gewalt. Köpfe schlagen auf Asphalt. Titten grapschen, Ärsche klatschen. Wir wollen ficken und nicht quatschen. Vandalismus und Krawall. In den Straßen. Straßenschlacht, Schlägerei. In jeder Stadt. Akku, Abzug, Prügelei. In allen Straßen. Banden, Krieg, Gang, Bang. Reckless und der Bassclan.